Barcelona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Schoß, Bruder. Und sie ist tödlicher als Corona. Oh. Ich bring Freshness aus, mach dir die Presse taub. Zu viel Anziehung, der A7 wurde Cash gekauft. Die S-Klasse wird Cash gekauft, Wohnungen werden Cash gekauft. Nur nicht mein Zeiten, und sieht deine Schlampe Gänsehaut. Yeah. Komm mit der 9er Milli, das ist Berlin City. Du weißt, ich fällt hab ich wie nur Safari, kein Granini. Du willst sehr sein und legst dich schlampen deine Hosen. Oh. Und Kollege bestanden, sag ich, ich war Jackie-Dosen. Ich bin ein Sohn an, Heidebra, dabei Rabotter. Ich mach keine Maske, wollen denken, das war Raf Camorra. Dafür bin ich Panna Gotta, ich fühl mich wie Pablo. Yeah. Nenn mich Kapi Bambo, egal ob Bizi oder Cannabis, Maka easy, weil hier alles geht. Und wenn du siehst, gibt es auch Baba J. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Fußball. Und sie ist sicher als Corona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Fußball. Und sie ist kritischer als Corona. Bam, bam. Ich hatte gar nichts, nur den Willen durchzustarten. Und mein Gang motiviert, war keine Zeit mehr umzuwarten. Kam mit 18 in das Game, wusste wie man entertaint. Die Rekorde stehen noch immer, nenn ich werde nicht hinter mir. Ich bin das Thema, du musst in der Komfort, komm noch gleich, man fick dein Komfort. Mit dem Fuß, mach ich das alles, aber scheiß drauf, Bruder, das klingt so viele. Träume, die dir passen, jedes Kind wird wann erwachsen. Hat was, was die mich nicht schaffen, und das ist nicht zu verachten. Immer noch schön in der Welt, auch wenn die Welt untergeht. Corona, Morana, Morana, Morana, du musst mir keine erzählen. Es geht um Mühe und Brot, die nur Elend und Blut. Ficke den Halt, was ist die Mama, wir kämpfen um Brot. Egal ob Pizzi oder Cannabis, Maka easy, weil hier alles geht. Und wenn du siehst, gibt es auch Baba J. Meine Gegend ist die Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Schlussbrot. Und sie ist kritischer als Corona. Meine Gegend ist die Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Schlussbrot. Und sie ist kritischer als Corona. Habibi, sie schießen mit Blei, darum tragen unsere Feinde Kessler. Weiße Rocks in den Socken, so wie Reinhold Messner, yeah. Wieder passen für Mama, weil sie es nicht leicht hatte. Messerstechen rein in meiner Polizeiakte, Schrotflinte abgesägt. Der erste Schuss sitzt, guck, ich komm in deine Wohnung, werd alles nehmen. Bla, weil wir rot sehen, durchdrehen, AMG. Lauf an der Nase, Schnee, Roadrunner, Adidas. Fick auf alles, wenn ich streit, mache Blackout. Tunnelblick, halbe Stunde später nehme ich Strike auf. 23 Jahre und ich stapel das Geld auf dem Glas. Du sagst, wer ist das Normalste der Welt, yeah. Scheiß auf die perfekte Schiene, ich verdiene schneller. Produziere nur noch Ritz im Bushidos Keller. Wir gehen das erste Mal in Knast unter 18. Brech die 9 Milli in dein Kackface, sagt ey. Und sie ist kritischer als Corona. Meine Gegend ist wie Bogota. 10 Pakete im Motorola. Hier wohnen wir immer noch auf Schoß, Bruder. Und sie ist kritischer als Corona. Danach dachten vom Mero kommt nichts mehr. Es hat neu angefangen. 2020 wird noch ekelhafter als je zuvor. Could we have, what the fuck?